In den letzten 8 Tagen hat sich das politische Gesicht Europas geändert. Der polnische Terror gegen deutsche Volksgenossen nahm Formen an, die Deutschland dazu zwangen, aller Welt klarzumachen, dass jetzt die Zeit des Wartens und des Redens nicht mehr lange dauern könne. Für einen Handstreich auf Danzig, die militärischen Vorkehrungen für einen Einfall in die Teile des Reiches, die nach monatelanger polnischer Pressevorbereitung als eigentlich polnischer Besitz in Anspruch genommen worden waren. Alle diese Dinge veranlassten das Deutsche Reich, alle inneren und äußeren Maßnahmen zu treffen, um für jede noch so ernste Überraschung gerüstet zu sein. Heute steht das deutsche Volk politisch, wirtschaftlich und militärisch bereit, die Beschlüsse auszuführen, die sein Führer in einer ernsten Zeit fasst. An der Tatsache des deutschen Friedenswillens ist ein ernsthafter Zweifel nicht mehr möglich. Während die demokratischen hohen Priester des Weltfriedens untereinander Einkreisungspakte abschließen, während demokratische Länder Garantien austeilen, die den Garantierten jeden Sinn für politische Realitäten nehmen und die zu imperialistischen Ansprüchen geradezu anreizen, schließt Deutschland einen Nicht-Angriffspakt mit Sowjetrussland ab. Einen Pakt, dessen Wortlaut auch nach dem allgemeinen Urteil der Weltpresse so klar und so umfassend ist, wie noch niemals vorher der Wortlaut eines anderen Nichtangriffsvertrages. Die Presse der demokratischen Welt, die schon die Ankündigung mit äußerstem Missfallen, wenn nicht Misstrauen aufnahm, überschlug sich beinahe, als nun gar noch der über einen sonst üblichen Nichtangriffspakt weit hinausgehende Wortlaut des Vertrages bekannt wurde. Lassen wir die Stimmen der Enttäuschung weg und verzichten wir auf die Wiedergabe der Vorwürfe, die teils den Deutschen, teils den Sowjetrussen in der Auslandspresse gemacht wurden. Interessanter ist eine Stimme wie etwa die der in Peking erscheinenden Zeitung Nordchina Star. Sie meinte, dass die Dinge, für die die Demokratien 3 Monate brauchten, von den autoritär regierten Staaten in 3 Tagen erledigt würden. Diese 3 Monate und diese 3 Tage seien so etwa der Durchschnittsrhythmus beider Staatsformen. Das, was der Mortina-Star da auszudrücken versucht, machte ein deutsches Blatt wie die Essener Nationalzeitung sehr viel klarer. Sie schrieb nach dem Abschluss des Paktes mit Moskau, die Welt wird eine Ahnung davon erhalten haben, dass in diesen Tagen alte und neue Prinzipien, vergangene und kommende Methoden, abgelegte und junge neue Gedanken miteinander gerungen haben und dass das junge und neue dabei den Sieg im politischen Kräftespiel davontrug. Diese neue politische Sprache, das nationalsozialistische Deutschland spricht, und gleichzeitig der Wille des Führers, bei unbeugsamer Aufrechterhaltung deutscher Lebensansprüche doch alle Mittel zur Beseitigung von Missverständnissen anzuwenden, wurde klarer noch als jemals zuvor durch den Brief, den Adolf Hitler dem französischen Ministerpräsidenten Salatouchi. Wer diesen Brief des Führers las, der hatte das Gefühl, als würden mit einfachen Worten des gesunden Menschenverstandes wahre Gebirge von missbrauchtem Zeitungspapier beiseite geschoben, damit der Deutsche und der Franzose einander ins Auge sehen konnten. Der völkische Beobachter meinte, wir können uns kaum vorstellen, dass sich das französische Volk dem tiefen Eindruck entziehen kann, den dieser Briefwechsel auf jeden machen muss, der guten Willen zieht. Es muss erkennen, dass die Streitfrage zwischen Deutschland und Polen es nicht rechtfertigt, für Frankreich Gefahren heraufzubeschwören, die im deutsch-französischen Verhältnis nicht begründet sind. Der Führer folgerte in seinem Brief, wenn das Schicksal unsere beiden Völker wieder zum Kampfe zwingt, dann würde doch in den Motiven ein Unterschied sein. Ich, Herr Daladier, kämpfe dann mit meinem Volk um die Wiedergutmachung eines Unrechts, und die anderen um die Beibehaltung desselben. Dieser Satz des Führers ist von einer Warte aus gesprochen, an die die hochgehenden Wellen des demokratischen Kriegsschuldlügensturmes gar nicht heranreichen. Heute Abend, nach der Rede des britischen Premierministers Chamberlain im Unterhaus, können die deutschen Zeitungen feststellen, dass diese vom Führer offenbar auch gegenüber England gebrauchte Sprache seines Briefes an Daladier nicht unverstanden geblieben ist. Er wird die Sprache eines nüchternen Tatsachensinns, eines warmen Gefühls für das Schicksal der Völker, eine Sprache der Bereitschaft zur Beseitigung jedes überflüssigen Missverständnisses, aber auch eine Sprache der rücksichtslosen Entschlossenheit für jeden Einsatz zur Überwindung von unerträglich gewordenen Zuständen. Radio Warschau behauptet, dass die Deutschen nun zu einer ganz besonders hässlichen Form des Krieges, nämlich dem Bakterienkrieg, übergegangen seien. Sie hätten nämlich schon seit längerer Zeit Versuche gemacht, ansteckende Krankheiten durch Ratten, die sie jetzt nach Polen jagen. Meine Hörerinnen und Hörer, wer in diesen Tagen einmal auf einem Bahnhof stand, auf dem Züge aus Polen ankamen, und wer sah, was an flüchtenden Ausländern aus diesen Zügen stieg, der hatte beinahe den Eindruck, dass die Ratten bestimmt keine Lust hätten, auf das polnische Schiff zu steigen. Das Tollste aber ist doch die Behauptung Warschaus, dass die Deutschen jetzt ganze Kompanien von Fallschirmabspringern infizierten, damit diese als lebende Bazillenträger Unheil in Polen anrichten können. Angesichts einer solchen Behauptung fasst sich wohl nicht nur jeder Deutsche, sondern jeder vernünftige Mensch in der ganzen Welt an den Kopf und stöhnt: Mein Gott, solchen Leuten hat ein Weltreich eine politische Blankovollmacht ausgestellt. Reden wir gar nicht von jener ja auch bekannten Äußerung Leutons nach der Abtretung aus Oberschlesien an Polen, der meinte, man könne ebenso gut einem Affen eine Uhr schenken. Aber stellen wir fest, dass die Uhr sich von der Blankovollmacht genauso unterscheidet wie ein Spielzeug von einer Sprengbombe.